Übung 6. Hören Sie eine mögliche Version und ergänzen Sie. Dialog 1. Wo ist denn das Schloss? Guten Tag. Das Schloss? Das ist beim Park. Fein. Das muss ich sehen. Kann ich zu Fuß gehen? Zu Fuß? Naja, wissen Sie, es ist schon weit weg. Warum nehmen Sie nicht ein Taxi? Sie haben recht. Danke. Bitte. Viel Spaß. Dialog 2. Sagen Sie, wir möchten gerne zum Dom. Wo ist er bitte? Der Dom ist in der Altstadt. Ist es weit? Nehmen wir ein Taxi? Nein, es ist ganz nah und die Sonne scheint. Gut, dann gehen wir zu Fuß. Viel Vergnügen.